sind in besonderen Zeiten und freuen uns, dass es jetzt wieder losgeht und viele Menschen überlegen, was so von den Dingen, die sich verändert haben in den letzten 16 Monaten, was da an Neuem wohl so bleiben wird. Man sagt, dass Corona insgesamt sowas für einen Katalysator für Erneuerung war. Daniel, kannst du da die nächste Folie mal machen, dass sich viele Dinge verändert haben und Menschen sich einfach auch fragen, was wird jetzt wohl von all diesen Dingen, von all diesen Veränderungen bleiben? Wer hätte vor anderthalb Jahren schon gedacht, dass ihr euch hier in Schneeberdingen per Zoom zu Hauskreisen oder Bibelgruppen trifft? Hätte das irgendjemand für möglich gehalten? Ich glaube doch nicht, oder? Oder das nächste, kannst du da durchklicken, genau. Umweltschutz ist ein ganz großes Thema geworden, war schon vor Corona groß. Und da überlegen Leute jetzt mehr und mehr, was da alles verändert werden kann, verändert werden muss. Wir werden bestimmt beim Thema Gesundheit auf manche Dinge weiter achten. Es ist ja festzustellen gewesen, dass in diesem Jahr zum Beispiel es weniger Grippeerkrankte gegeben hat als all die Jahre davor, ne? Also das mit Hände waschen, lüften und so, das ist jetzt so drin, das bleibt bestimmt und wird dazu führen, dass manche andere Krankheiten verschwinden und dass Leute unheimlich sensibel da sind. Wir haben neue Formen von Gemeinschaft. In unserem Bund sind wir jetzt dabei, zum ersten Mal eine Gemeinde zu überlegen, eine Gemeinde zu gründen, die sich nur digital trifft. Weltweit. Oder vielleicht werdet ihr es auch hier haben. Schönen Gruß an die Schäfers. Ich meine, die sind per Zoom hier zugeschaltet, ne? Und ein paar andere auch, ne? Die sind egal wo auf der Welt. Und wir haben weiter Gemeinschaft. Ja, das ist doch stark, oder? Wollen wir das aufgeben? Nö, kann ich mir doch nicht vorstellen. Ne? Da sind doch Dinge, die bleiben auf jeden Fall. Und wir haben in diesen vergangenen Monaten auch neu erlebt, wie zerbrechlich unser Leben ist, wie schnell Dinge zu Ende gehen können, wie verletzlich unsere Welt als Ganzes ist. Und ganz viele Menschen haben die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt und auch die Frage, wie es weitergeht mit dieser Welt. Dass hier nicht alles in Ordnung ist, dass das Leben endlich ist, dass die Erde endlich ist. Dieses Bewusstsein ist in den letzten 2 Jahren unter ganz vielen Menschen wirklich stark gewachsen. Und die Frage, mit der ich euch heute Morgen so ein bisschen beschäftigen möchte, ist die Frage, was ist bei all diesen Dingen das Neue, das Gott in deinem Leben tun will? Wir reden über Gemeinde, da hat Bernd auch schon im Mai drüber gepredigt. Und ich möchte das nochmal zuspitzen auf dein persönliches Leben. Was will Gott da wohl Neues tun? Wir schauen uns da nochmal einige Bibelstellen an, die etwas von Gott deutlich machen und dann auch eine Bedeutung für unser eigenes Leben haben. Das erste ist dieser Psalm, den wir schon gesungen haben. Wir haben einen kreativen Gott, das wird im Psalm 8 deutlich. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen hast und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Ja, und dann diese großartige Aussage, du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Herr, unser Herrscher, wie berühmt ist dein Name in aller Welt. Wir haben wirklich einen kreativen Gott. Und wie großartig und wie schön der ist, da ist die Bibel voll von, wird immer wieder in der Schöpfung auch deutlich. Und ich finde, es gibt kaum schönere Monate als die Monate Mai und Juni, um das festzustellen, oder? Wir haben doch im Moment einen herrlichen Juni, also ich fand, der Mai ging so, ehrlich gesagt, aber der Juni ist doch grandios, oder? So viel schönes Wetter, so viel Blühen, so viel Wachstum. Ein bisschen an einer Stelle leide ich ein bisschen unter dem Wachstum der Natur. Also unser Garten ist im Moment kaum in den Griff zu kriegen. Ja, also da kannst du ja jeden zweiten Tag bald den Rasenmäher rausholen. Es sei denn, du hast schon so einen Roboter. Und das Unkraut sprießt natürlich auch ohne Ende. Das Leben ist gar nicht aufzuhalten. Und das ist wunderbar und schön. Es zeigt, das Leben schafft sich so seine Bahn, wie Gott das gemacht hat. Und es ist herrlich. Und es ist wunderbar. Und das Erstaunliche ist jetzt, dass die Bibel sagt, so schön ist unser Gott oder so groß ist unser Gott, so schöne Dinge denkt er sich aus. Und dann sagt die Bibel auf der anderen Seite, und der Mensch ist Gott an manchen Stellen sehr ähnlich. Das bedeutet doch, ohne da zu viel rauszuholen, dass wir alle auch kreativ sind. Kreativität hat immer damit was zu tun, neue Dinge auszuprobieren, hat nicht nur mit Funktionalität zu tun, sondern damit, was Neues zu machen, was Schönes, was Kreatives, etwas, was sprudelt. Wenn ich an die Schöpfung denke, dann je länger, desto mehr bin ich so begeistert, wie Gott das gemacht hat, wie viele Farben es gibt. Theoretisch hätte Gott auch alles in Schwarz-Weiß schaffen können, oder? Wäre das wirklich nicht notwendig gewesen, alles so hübsch und bunt zu machen? Er hat das gemacht, weil es etwas aussagt darüber, dass er selber Schönheit liebt, dass er selber sich freut an den Dingen. Und wenn wir so einen kreativen Gott haben, dann ist meine Frage an dich und mich, wo wird denn das davon deutlich, so in deinem und meinem Leben? Dass wir nicht nur funktionieren, sondern dass wir Dinge genießen, dass wir uns an schönen Dingen freuen. Nicht nur das machen, was man muss, sondern dass wir genießen all das Gute, das Gott gemacht hat. Das ist übrigens so ein Grund, weshalb Musik so wichtig ist. Also es gibt ja Gemeinden und Kirchen, die machen ja Musik ohne solche Instrumente, ich werde, ist das von Klarinette, ist das ja, genau. Klarinette. Und gibt ja auch Gemeinden, die machen nur Gesang, ja, weil sie sagen, nee, das ist das einzig Richtige, ist doch aber schade, oder? Also wenn wir diese Schönheit nicht haben und jeder von uns ist da gefragt, immer, wo wird etwas von der Kreativität Gottes in deinem Leben deutlich? Von der Schönheit. Wo wagst du da was? Wo riskierst du da was? Wo probierst du was aus? Wir sind als Geschöpfe Gottes darauf angelegt und jede Lebensphase fordert uns übrigens auch immer neu heraus. Wir haben ja alle das gleiche Problem, dass wir alle nicht jünger, sondern älter werden. Ja? Und jede Lebensphase bringt auch neue Möglichkeiten heraus, etwas von der Kreativität Gottes deutlich zu machen und auch seine neue Rolle zu finden. Sie fordert uns heraus, zum Beispiel die neue Rolle zu finden, wenn man auf einmal Großeltern wird oder Eltern wird, so wie, ich habe Daniel schon lange nicht mehr gesehen gehabt, ne, seit über einem Jahr jetzt Vater, dann wird das Leben auf einmal anders. Und das hat mit unserer Geschöpflichkeit zu tun. Und meine Frage an dich bei diesem ganzen Thema Geschöpflichkeit, wo wagst du Neues jetzt in der Situation? Weil Gott der Schöpfer ist, der immer neue Dinge schafft. Und weil du auch ein Geschöpf bist, was etwas von dieser Kreativität widerspiegeln darf. Das Zweite, Gott sucht neue Wege zu uns. Wer das Alte Testament liest, der, also mir geht das jedenfalls immer so, wenn ich diese lange Geschichte Gottes mit Israel lese, dann bin ich immer ganz erstaunt, wie viel Geduld Gott mit uns hat und auch mit Israel hatte. Und wie er nach Jahrhunderten dann etwas ganz Neues beginnt. Und er sagt, ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen, euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung folgt und tut. Gott ist einer, der immer wieder neue Wege zu uns Menschen sucht. Und er immer wieder überlegt, wie kann es gehen, dass ich mit denen in Kontakt komme. Und wenn es 100 Mal nicht geklappt hat, dann probiert Gott das 101. Mal aus. Und das ist auch etwas, was wichtig ist für unser Leben. Ich weiß nicht, welche Beziehungen dir da vielleicht durch den Kopf gehen, aber wir sind immer wieder unser Leben lang aufgefordert, um der Liebe Gottes willen neue Wege zu Menschen zu suchen. Und zu gucken, was wir tun können. Ich erlebe viele Menschen, die Erfahrung gemacht haben, dass Beziehungen abgebrochen sind. Manchmal zu Kindern, zu langjährigen Freunden, zu Arbeitskollegen oder wie auch immer. Auch da ist Corona übrigens eine Chance. Weil durch diese Digitalisierung kannst du auf einmal Menschen ganz leicht erreichen, die du jahrelang nicht gesehen hast. Und meine Frage, vielleicht gerade wenn ich das sage, welcher Mensch fällt dir ein, wo du es nochmal neu probieren solltest, einfach Kontakt zu halten? Welcher Mensch ist dir schon mal durch den Kopf, durch den Herz gegangen, wo du weißt, oh Mensch, da hat sich was verändert, hat sich was, ja, da ist was still geworden. Wo kann da was passieren? Und wenn du weißt, wenn du nicht weißt, wie das gelingen kann, dann schau dir noch das nächste mit an. Gott macht was Neues, er wird Mensch. Also Gott sucht neue Wege, habe ich eben gesagt, und er verändert sich sogar selbst. Das können wir uns kaum vorstellen. Das gibt es übrigens in keiner Religion. Das gibt es nirgendwo, dass Gott Mensch wird, sich so stark verändert. Warum macht er das? Was für ein Risiko, was er da eingeht? Was für eine Gefahr? Warum macht er das? Er macht es, um auf unsere Augenhöhe zu kommen. Er macht es, um uns für sich zu gewinnen. Er macht es, um für uns zu sterben. Das ist wirklich sensationell neu. Das gibt es nirgendwo anders. Also Gott sagt nicht nur anderen, die sollen neu werden. Das können wir ja auch ganz gut. Ne? Also ich jedenfalls kann auch gut, das müsste mal anders werden hier, ne? So sagen. Das können wir bei anderen ja schon mal machen. Also das müsste hier mal anders werden. So kann ich auch gut bei der Regierung sagen. Also die könnten ein paar Dinge ruhig mal ein bisschen anders machen, ein bisschen neu machen. Aber Gott selber macht auch was Neues. Er wird Mensch, er wird neu. Er hat sozusagen auch Jesus als Mensch dazugelernt. Und er macht es, um dich und mich zu erreichen. Das ist doch Wahnsinn, was er da alles probiert. Und wenn wir da eben nochmal überlegt haben, zu welchen Menschen brauchen wir neu Kontakt, dann bitte ich dich zu überlegen, vielleicht sind es deine Kinder oder Enkelkinder oder Freunde, aber wie kannst du mit ihnen in Kontakt kommen? Vielleicht über Zoom. Müsste ja so sein, wenn es beim Hauskreis klappt, müsste das ja an anderer Stelle auch sein, dass es klappt, oder? Oder vielleicht, indem du einfach keine Ahnung was machst, indem du vorbeigehst, indem du dich einfach auf die Stufe des anderen begibst. Es ist so wichtig in unserem Leben, dass wir immer wieder neu versuchen, uns in die Situation der anderen Menschen hinein zu versetzen. Und es gibt manchmal Phasen, wo uns das leichter fällt und Phasen, wo uns das schwerer fällt, aber im Grunde bleibt das immer wieder so, dass wir es neu probieren müssen. Und das ist meine Bitte, dass du es neu probierst. Ich erinnere nochmal an Martin Buber, der gesagt hat, Altsein ist ein herrliches Ding, wenn man nicht verlernt hat, was Anfang heißt. Wenn man nicht verlernt hat, was Anfang heißt. Und ich bin immer erstaunt, wie zum Beispiel das Menschen tatsächlich verändert, wenn die Großeltern werden zum Beispiel. Ja, also Menschen, die eher so rational und in Beruf und keine Ahnung was. Und dann sehen die auf einmal so ein kleines Kind und kriegen Tränen in den Augen. Und fangen wieder an, mit Kinderspielzeug zu spielen. Ziemlich albern, genau genommen. Aber die machen das aus Liebe. Sie kommen sozusagen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Stufe herunter. Die krabbelt auf einmal auf den Boden. Ja, mit den Enkelkindern. Hat sie keiner zu gezwungen. Und die lachen sogar dabei, wenn sie es tun. Ja, warum? Weil da Liebe ist. Zwischen den Großeltern und den Enkelkindern. Weil da was Neues ist. Ist doch fantastisch, wie das auf einmal Energie gibt. Und dazu möchte ich dich, darum möchte ich uns alle ermutigen. Wag was Neues. Weil Gottes Liebe dich erfüllt und um anderen deine Liebe zu zeigen. Das ist der nächste Vers. Mit Jesus wird unser Leben neu. Wenn jemand zu Christus gehört, das haben wir eben in der Textlesung gehört, dann ist es eine neue Schöpfung. Was Neues hat begonnen. Mir hilft es da immer wieder, mich auch daran zu erinnern, wie war das nochmal bei meiner Bekehrung? Wie war es bei deiner Bekehrung? Wie war das, als wir Jesus kennengelernt haben? Das erste Mal. Ganz ehrlich, da muss mir keiner sagen, es wäre auch nicht schlecht, in der Bibel zu lesen. Oder vielleicht sogar in die Gemeinde zu gehen oder wie auch immer. Sondern das wollte ich natürlich. Hallo? Na klar, hey, gib mir die Bibel, nicht nur eine. gib mir die Gemeinschaft mit anderen, aber nicht nur an einer Stelle. Wann war so in deinem Leben die Phase, wo du voller Begeisterung warst für Jesus und wo du alles getan hast? Lass uns daran erinnern. Und was könnte das bewirken heute in deiner Beziehung zu Jesus? Wenn wir uns an diese Liebe erinnern, an diese Begeisterung, was kann da neu werden? Welche eine Sache, die wieder voller Enthusiasmus uns vielleicht erfüllen könnte und uns bewegen würde, wir probieren es neu aus. Ja, ein paar Dinge haben wir schon 100-mal ausprobiert, ist mir aber völlig egal an dieser Stelle. Weil Gott Dinge 100.000-mal mit dir ausprobiert hat und dann immer noch das nächste Mal wieder riskiert, um dir zu begegnen. Erinnere dich an das, was neu geworden ist, als du angefangen hast, mit Jesus zu leben. Und knüpf da nochmal neu an und führe das nochmal neu weiter. Überleg dir da nochmal was Neues, weil das eine unheimliche Quelle von Freude und damit auch Energie ist, wenn wir uns daran erinnern, wie schön das war, als wir angefangen haben mit Jesus. Zwei Dinge habe ich noch, die uns ermutigen, Neues zu beginnen. Und das nächste, was ich habe, ist so ein bisschen das Anstrengendste in gewisser Hinsicht und in anderer Hinsicht auch das Leichteste. In Galater 5,22 heißt es, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Da wir durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Das erinnert uns daran, dieser Vers, über das Wirken des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist unsere Persönlichkeit verändert, unseren Charakter, uns zu anderen Menschen macht. Und das liest sich relativ schnell, aber das ist der Prozess, der eigentlich am hartnäckigsten uns verändert, uns fordert und ein ganzes Leben lang auch anhält. Das, was hier beschrieben wird, ist so ähnlich wie ein geistliches Fitnessprogramm. Ich weiß nicht, wer von euch manchmal irgendwelche Fitnessprogramme schon mal gemacht hat. Mal ganz ehrlich, habt ihr das schon mal probiert? Also ich habe es auch schon mal probiert, ne? Ich sag das mal. Das ist ja ganz schön anstrengend, ja, oder? Also ich finde, da kommt man tatsächlich ins Schwitzen und man sieht manchmal nur geringe Erfolge, so finde ich das jedenfalls. Ne? Du haust dich rein ohne Ende und der Effekt ist, na gelinde gesagt, eher klein. Und dann musst du das wieder machen. Am nächsten Tag und wieder und die eine Woche und die nächste Woche auch noch und möglichst eigentlich immer. Warum? Damit sich gewisse Dinge ein bisschen verändern und du fit bleibst. Und wenn du dann irgendwann damit aufhörst, dann weißt du auch ganz genau, der Bauch kommt wieder zurück, die Rückenschmerzen kommen wieder zurück oder was auch immer. Es kommt wieder zurück. Das finde ich irgendwie ziemlich ärgerlich, aber es ist trotzdem so. Im Glauben meinen wir manchmal, also wenn wir zum Glauben gekommen sind, ja, dann ist ja ein Geschenk und das bleibt ja so und dann ist ja auch gut. Dann erledigt sich das alle von alleine. Aber der Geist Gottes wirkt wie ein geistliches Fitnessprogramm. Können wir ganz leicht ausstellen. Aber wenn wir ihn in unser Leben lassen, dann wird er unsere Muskeln trainieren, unsere Muskeln der Geduld, der Freundlichkeit, der Güte, der Selbstbeherrschung. Und die tun dann auch schon manchmal ein bisschen weh. Also zum Beispiel Geduld in Corona-Zeiten ist ja wohl ein Thema für sich. Warum gibt es so viele aufgebrachte Leute, so viel Wut in den sozialen Medien, so viele Menschen, die irgendwann die Schnauze einfach voll haben, wenn ich das mal so sagen darf? Weil dieser Muskel bei uns Menschen von alleine nicht stark ausgebildet ist, oder? Geht das nur mir so? Also wenn Gottes Geist es nicht wirklich mit mir trainiert oder ich mit ihm oder wie auch immer, also wenn wir da nicht unterwegs sind, ja, dann platzt mir doch irgendwann die Hutschnur. Nee, wie heißt das? Nee, platzt mir der Kragen und die Hutschnur geht da hoch oder wie auch immer. Ja? Wir brauchen es, dass Gottes Geist uns da wirklich täglich erneuert und zu anderen Menschen macht. Und liebe Freunde, das ist ein lebenslanger Prozess. Der hört nicht dann auf, wenn du in Rente gehst, sondern der geht die ganze Zeit weiter. Und wenn du Gott wärst, nur mal eine Sekunde gedacht, was würdest du dann wohl am liebsten, nee, oder anders formuliert, wenn du Gott die Gelegenheit geben würdest, an ihn, dass er dich an einer Stelle verändert, was würde Gott wohl in deinem Leben, welche Stelle würde er wohl anders sehen wollen? Welchen Charakterzug? Welchen Muskel würde Gott wohl mit dir trainieren wollen? Was wäre das? Ist es die Bitterkeit, die überwinden werden sollte? Oder die Hoffnungslosigkeit? Oder die Trägheit? Was wäre das? Aber meine Bitte, mit Gottes Geist, der so eine enorme Kraft hat, der uns so eine enorme Freude geben kann in unserem Leben, ist es möglich, dass wir diese Dinge trainieren und dass wir in einem geistlichen Fitnessprogramm verändert werden. Das ist nicht von jetzt auf gleich sofort anders. Aber es führt zu einer nachhaltigen Erneuerung, weil Gottes Geist wirkt, aber höflich wie Gottes Geist ist, drängt er sich uns nicht auf, sondern er macht es nur, wenn wir damit wirklich kooperieren wollen, wenn wir wirklich bereit sind zur Veränderung. Das Letzte, was ich noch als Motivation mitgeben möchte, Neues zu wagen, neu mit Jesus Dinge anzugehen, ist, dass wir als Christen alle gemeinsam Gottes neuer Welt entgegengehen. Diese Verse aus der Offenbarung sind mir in den letzten Jahren vielleicht fast zu den liebsten Bibelversen überhaupt geworden, wo beschrieben wird, wie Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft und wo es dann heißt, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen, Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Schmerzen, keine Angstschreie werden mehr zu hören sein. Was früher war, ist vergangen. Wir gehen Gottes neuer Welt entgegen, ihr Lieben. Daran glauben wir doch als Christen, oder? Dass die kommt. Und das bedeutet doch, dass alles, was wir auf dieser Erde haben, werden wir irgendwann früher oder später loslassen. Alles. Und unser Leben ist die erste Hälfte vielleicht oder die ersten zwei Drittel immer so eine Übung, um Dinge neu zu machen, anzuhäufen und so weiter und so fort. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt besteht ein großer Teil des Lebens immer auch darin, Dinge loszulassen. Menschen loszulassen. Ihnen die Freiheit zu geben, zum Beispiel als Kinder. Aufgaben loszulassen. Gewohnheiten loszulassen. Und das ist manchmal vielleicht nicht so einfach, aber ich glaube, dass wenn wir begriffen haben, dass wir Gottes neuer Welt, seiner Erneuerung aller Dinge entgegengehen, dass uns das doch ein ganz anderes Ding gibt. Hey, wie schön wird das sein, wenn wir in Gottes neuer Welt sind, was da alles neu wird, was dann da alles beschrieben wird, was es nicht mehr gibt, keine Tränen, kein Tod, kein Leid, keine Schmerzen. Wenn ich das lese, dann möchte ich doch nicht festhalten an meinem Leben jetzt und hier. Dann möchte ich bereit sein, mich auf das Neue, was Gott jetzt schon tun will in meinem Leben und in dieser Welt einzulassen, um mich darauf zu freuen, auf das Neue, was er vollenden wird. Ich wünsche mir so sehr, dass wir Christen immer als Menschen erkannt werden, die hoffnungsvoll sind und die Lust haben auf neue Dinge. Ich kann mir das manchmal nicht erklären, warum wir Christen immer so sehr an dem Alten festhalten, wenn wir an den Schöpfer glauben, der neue Dinge gemacht hat, der überaus kreativ ist und der uns von dieser Kreativität abgegeben hat. Ich kann mir nicht erklären, warum wir an dem Alten immer so festhalten, wenn Gottes Geist uns ein neues Leben geschenkt hat und uns täglich erneuern will mit unserem Charakter. Ich kann mir nicht erklären, weshalb wir am Alten festhalten, wenn wir Jesu neuer Welt entgegengehen, seiner Wiederkunft und seiner Neuschöpfung. Ja, Freunde, dann lasst uns doch froh sein über das Neue, was er wirken will in unserem Leben schon heute. Mich hat in der letzten Woche eine Todesnachricht von einem Menschen erreicht und berührt, den ich nicht persönlich kenne, gekannt habe, sondern nur über die Medien. Das ist der Philipp Mickenberger gewesen. Das ist ein bekannter YouTuber und Influencer. Vor 2 Jahren hätte ich noch bestritten, dass das überhaupt ein Beruf ist, ein YouTuber zu sein und ein Influencer. Also Leute, die in den Medien viel gemacht haben. Und der Philipp Mickenberger war Christ. Und der ist mit 16 Jahren das erste Mal an Krebs erkrankt. Dann mit 20 ungefähr nochmal und da auf eine wunderbare Weise, ohne Ärzte sozusagen. Das war im Grunde ein Wunder, wie er da geheilt worden ist. Und es ist trotzdem nochmal wiedergekommen. Und er ist jetzt knapp vor seinem 24. Lebensjahr, ist er verstorben. Ist unheimlich offen umgegangen mit seiner Erkrankung, mit all diesen Dingen. Das ist super berührend. Das findet ihr, müsst nur den Namen eingeben, denn dann findet ihr sogar die Welt und Bild und alle möglichen haben darüber berichtet. Und der hat einen großen Tumor in seiner Brust, hat sehr offen drüber gesprochen. Und der hat gesagt, wissend, dass er nicht mehr lange hat, ich weiß genau, wo ich nach dem Tod hingehe. Und ich weiß, dass Jesus noch viel krasser ist, als ich es mir vorstellen kann. Deswegen habe ich keine Angst. Ein junger Mensch mit großen Begabung und menschlich gesehen mit einer großen Hoffnungs- oder Wunsch nach Hoffnung, nach Leben auf dieser Erde, den Gott so einen schweren Weg führt. Und er trotzdem sagt, ich habe keine Angst, weil ich glaube, dass Jesus trotzdem gut ist, auch wenn er das zulässt. Weil ich glaube, dass das Neue, was kommt, noch viel besser ist als das, was ich jetzt schon habe. Ich finde das sehr beeindruckend, was für eine Hoffnung da deutlich wird. Und ich wünsche euch und mir das, dass diese Hoffnung auf Gottes neue Welt, diese Hoffnung, dass er wirklich in unserem Leben ist, dass er durch seinen Geist in uns lebt, dass diese Hoffnung uns immer wieder mutig macht, antreibt, auch ganz persönlich Veränderungen, Erneuerungen in unserem Leben anzugehen. Das nicht als Last, als Plage zu finden, sondern als Gottes Weg mit uns in seine neue Welt, auf die wir uns alle freuen dürfen. Lasst uns beten. Ich lade euch ein, wenn ihr wollt, euch jetzt zu beteiligen an einer Gebetsgemeinschaft und ich werde das gleich abschließen.